Putzes putzet die linken Wagen, schon manchen ließ ihn bei sich liegen. Man braucht doch nicht gleich Kinderkrieg. Hey, ja, liederlich, ja, liederlich sind auch alle Weiber. Hey, ja, liederlich, ja, liederlich sind auch alle Weiber. Dies als Kampf und Chlorstich, bis wir sie drei Ochsen treiben. Hey, ja, liederlich, ja, liederlich sind auch alle Weiber. Hey, ja, liederlich, ja, liederlich sind auch alle Weiber. Hey! Hör auf, fuhr ich vor die bekannten Wochen, hat Lucretia sich erstochen. Messalina ging es durch und durch, sie glaubt noch an den Klapperstolz. Hey, ja, liederlich, ja, liederlich sind auch alle Weiber. Hey, ja, liederlich, ja, liederlich sind auch alle Weiber. Dies als Kampf und Kreuzstich, wir stellen sie drei Ochsen rein. Hey, ja, liederlich, ja, liederlich sind auch alle Weiber. Hey, ja, liederlich, ja, liederlich sind auch alle Weiber. Hey! Ich habe gemeint, du wärst von den Bauern längst gehängt worden. Hey, müsste doch einer ein Ochse sein, Herr Gubernator, der sich von den Bauern fangen ließe. Wir haben sie so tribuliert, dass von ihnen kein lebendiger Fetzen mehr übrig geblieben. Das ist der Rest vom heiligen römischen Reich. Gold sollt ihr bringen, nur Fleisch, viel Mehl, lauter Wein. Was soll ich mit dem lausigen Kern? Potz Christi Blut und 100.000 Galeeren, Sakramente! Das ist ein schöner, gottseliger Willkomm. Wir wollten euch für Christen erkennen und euch unerstaunen zu hören. Thank you. sagt auch, es fliege ihnen nie eine hübsche Frau oder Jungfrau erwischen und mit ihr Zusammenhalt teilen nicht mal wehe zu geschehen. Wo wird's das letzte Mal ein Mensch gewesen sein? Über dich kehrst. Der Mausrupf ist nicht ohne Schlauheit, wirft sich in seiner Tumpheit der schönsten Frau gleich an den Busen. Nun lass aber auch hören, ob du deine Frau zu loben weißt, wie es sich gebührt, wenn man ihre Gunst genossen. Können eure Seelen in solchen Maßstäuben behandeln? Als Maul, ihr ist keine Zeit zu predigen. Du dürftest sonst gräulich Hiebe bekommen. Er soll predigen, er soll reden, er soll Narrenfreiheit haben. Er soll mein Narr sein und niemand soll ihn hindern, närrisch zu sein. Simplici, König aller Narren. Ich fordere dich auf, zu deinem Volke zu reden, das hier um dich versammelt ist. Danke, dass ihr mich so ehrt, wenngleich ich nur ein törichter Bub bin, aber ich habe viel begriffen. Werd nur nicht zu weise, Simplici, es wär um deine schöne Narrheit schade. Ihr seid nämlich die, die oben sitzen auf dem Baum, von denen ich geträumt habe damals auf der Wiese, bei den Schafen, als ihr den Wolf zu uns geschickt habt. Damals habe ich es nur nicht gewusst, dass ihr und euresgleichen es waren, die den Gipfel zierten mit spitzen Krägen, Manschetten und goldene Tressen statt der Blätter, gar prächtig und lustig anzuschauen. Das ist brav von dir, Simplici, dass du uns einen so guten Platz gleich unter dem Himmel gibst und nicht auf die nackte Erde setzest. Nackte Erde? Nein, unter euch kommen die Leute deiner Art, die da auf den unteren Ästen, wo die alten Hühnerfänger hocken, die sich durchgebissen und das Glück gehabt, die im Tode bis dahin zu entlaufen. Diese sehen ernstlich und etwas reputierlicher aus als die auf den aller, ja allertiefsten Zweigen. Nur diese! Diese sind eine schwere Last für die Wurzeln, die da auf den untersten Zweigen sitzen. Ihre Werke sind nur verderben und beschädigen und hingegen wieder verderbt und beschädigt werden. Ihr alle martert und quält unsäglich die Armen, die unten an den Wurzeln ihr Dasein fristen. Diese sind von ungültigen Leuten. Als Handwerkern, Taglöhnern, Bauern und dergleichen welchen ist desto weniger den Baum seine Kraft verleihen. Ich höre sie stöhnen und seufzen über die so auf dem Baum sitzen, und zwar nicht unbillig, denn die ganze Last des Baumes liegt auf ihnen und drückt sie dermaßen, dass ihnen die Seufzer aus dem Herzen, die Tränen aus den Augen, das Blut aus den Nägeln, das Mark aus den Beinen und alles Geld aus den Beuteln hierfür geht. Yeah! dass man den Arm gegen dich aufhebt. Anno Domini 1618 wohnten 12 Millionen in Deutschland, lebten 12 Millionen Menschen in Deutschland. Anno Domini 1648 lebten nicht mehr 12 Millionen, wohnten nur noch 4 Millionen Menschen in Deutschland. Musik.